wir preisen dich, Herr, in deinem Namen ist Rettung, in deinem Namen ist Heilung. Herr, wer zu dir ruft, der wird errettet. Halleluja! Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet, geheilt, befreit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr, dass du hier bist. Oh, wir danken dir, Jesus, Herr. Du bist der Retter. Du bist der Heiler. Du bist der Befreier, Herr. Oh, wer auch immer zu dir ruft, Herr. Oh, rufst du zu ihm heute Abend? Halleluja, auch du über Livestream. Rufst du zu ihm heute Abend? Also er will dich heilen. Er will dich freisetzen. Er ist, weißt du, Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Und im Psalm 107, Vers 20, da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Ich habe das am Sonntag schon erwähnt, aber ich habe das gerade jetzt auch wieder so stark auf dem Herzen, auch für jeden einzelnen Glory Life Schüler. Ich glaube, dass heute Abend wirklich das personifizierte Wort Gottes vom Vater ausgesandt ist. Jesus selber, um uns zu heilen. Weißt du, 3. Johannes Vers 2 heißt es, Geliebter, ich möchte, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist. Weißt du, jeder einzelne Glory Life Schüler soll in göttlicher Gesundheit leben. Amen. Durch die Wunden von Jesus ist uns Heilung geworden. Halleluja, er hat sein Wort gesandt, er hat seinen Sohn gesandt, um uns Heilung zu bringen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist Vergangenheit. Ja? 1. Petrus 2, 21 heißt es, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Sind wir geheilt worden? Auf jeden Fall Vergangenheit. Halleluja. Das heißt, wenn sein Wort dich heute Abend trifft in deinem Körper, wenn da irgendetwas ist in deinem Körper, was nicht in Ordnung ist, was nicht in göttlicher Ordnung ist, sei das ein Organ, das nicht in göttlicher Ordnung ist, sei das ein Nerv, sei das ein Wirbel oder eine Bandscheibe oder ein Gelenk, sei es deine Augen oder deine Ohren, was auch immer es ist, wenn da Dinge sind in deinem Körper, die nicht in göttlicher Ordnung sind, vielleicht ein Tumor, vielleicht eine Krankheit, die Ärzte diagnostiziert haben und wo sie vielleicht nicht viel machen können. Also wenn da irgendetwas davon ist, ich sage dir, heute Abend, er sendet sein Wort jetzt, um dich zu heilen. Weißt du, nicht irgendwann. Heute ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Halleluja. Wenn du hier bist, entweder hier live vor Ort oder wenn du über Livestream zuschaust und du brauchst Heilung in deinem Körper, ich sage dir, heute Abend, er sendet sein Wort und er heilt dich in Jesu Namen. Streck dich einfach mal gerade jetzt aus und leg einfach mal die Hand auf die Stelle, wo die Krankheit ist oder wo der Schmerz ist, weil gerade jetzt sagen wir in dem Namen Jesu Christi, wir brechen durch das Wort Gottes gerade jetzt jede Macht von Krankheit hier in diesem Raum und auch über Livestream. Wir brechen jede Macht von Funktionsstörung im Körper in dem Namen Jesu Christi. Ja, wie auch immer die Ärzte es genannt haben mögen. Mögen sie es Hashimoto genannt haben oder Diabetes oder MS oder Krebs oder wie auch immer oder grauer Star oder grüner Star oder Schwerhörigkeit oder wie auch immer. Herr, wir brechen diese Macht der Krankheit, wir brechen diese Macht der Funktionsstörung gerade jetzt, Herr, über jedem einzelnen Körper und wir befehlen im Namen Jesu Christi, gerade jetzt, das Wort Gottes kommt gerade jetzt, ich befehle im Namen Jesu Christi jedem Organ in deinem Körper normal zu funktionieren gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Ich befehle jedem Ohr normal zu funktionieren. Ich befehle jedem Auge normal zu sehen. Ich befehle im Namen Jesu Christi jedem Herz, jeder Lunge, jeder Bauchspeicheldrüse, jedem weiblichen Organ, jeder Prostata, jeder Leber normal zu funktionieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, er sendet sein Wort und heilt es. Sie legt die Hand auf die Stelle, da wo das Problem ist. Ich befehle im Namen Jesu Christi jedem Gelenk, jedem Gelenk, Problem jetzt in dem Namen Jesus zu verschwinden. Ich befehle Gelenke in die Ordnung Gottes zu kommen jetzt. In Jesu Namen. Entzündungen gehen raus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich befehle Bandscheiben, Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Wirbel jetzt in die Position Gottes zu kommen. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Haut kommt in die Ordnung Gottes. Das Hautorgan kommt in die Ordnung Gottes. Gerade jetzt in dem Namen Jesu Christi. Tumore lösen sich auf. Symptome lösen sich auf. Halleluja. Jeder Schmerz löst sich auf. Jede Bewegungseinschränkung muss jetzt weichen in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Er sendet sein Wort und heilt dich gerade jetzt. Halleluja. Jeder Glory Life Schüler gesund und Wohlergehen in jedem Bereich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, ich setze jetzt diese Kraft des Wortes frei in diese Körper. In Jesu Namen. Tu dein Werk. Wort Gottes, tu dein Werk. Es ist gesandt vom Vater und es tut das Werk. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt setzt du die Kraft Gottes rein, aber in dieses Körperteil oder in dieses Organ oder in dieses Gelenk oder was auch immer es ist. Du lässt die Kraft Gottes da hinein. Ja, wir sagen, Arthritis weicht, Arthrose geht raus in Jesu Namen. Halleluja. Kapselriss ist geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sehnen bilden sich neu in dem Namen Jesu Christi. Eingeklemmte Nerven lösen sich in Jesu Namen. Jeder Schmerz verlässt deinen Körper jetzt in dem Namen Jesu Christi. Jede Bewegungseinschränkung durch Metall in dem Namen Jesu Christi verlässt jetzt dein Körper in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Die Kraft Gottes ist auf dir. Manche spüren die Kraft Gottes stark. Manche spüren vielleicht nichts speziell, aber gerade jetzt ist das Wort ausgesandt und es hat dich geheilt. Halleluja. Deswegen gerade jetzt, wenn du hier bist oder wenn du über Livestream zuschaust und da war irgendeine Einschränkung in deinem Körper, da war irgendetwas, was du nicht tun konntest, tu es jetzt. Geh einfach da rein. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Schau in die Ferne oder in die Nähe, wenn du vorher da nicht sehen konntest, oder schau ins Licht, wenn du vorher einen Schleier hattest vor deinen Augen, und schau, was Gott getan hat. Schau einfach, halte Ausschau, schnipp an deinem Ohr, wenn es schwerhörig war oder wenn Tinnitus war, geh kurz raus in die Ruhe und hör, was sich verändert hat in Jesu Namen. Wenn du über Livestream zuschaust, tu das gerade jetzt, da wo du bist, einfach in Jesu Namen. Er hat sein Wort gesandt und dich geheilt. Halleluja. In Jesu Namen. Wenn du nicht das testen kannst, was gerade jetzt bei dir das Problem war, dann lass einfach die Kraft Gottes weiter rein. Lass einfach ihn weiter wirken. Nimm das im Glauben. Ja, spring von mir aus zweimal, dreimal hoch und runter und dank ihm dafür, für das, was er getan hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Seine heilende Kraft ist hier. Halleluja. Oh, Rücken kommen in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesu Christi. Wirbel sollen kommen in die Ordnung in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Gehörknochen kommen in die Ordnung Gottes. Auch Kieferknochen, ich sage Kieferknochen, die in Ordnung Gottes kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt kannst du es, jetzt musst du es aktivieren. Wenn du irgendetwas nicht tun konntest oder wenn irgendetwas problematisch war, jetzt checkst du es, jetzt tust du es. Jetzt bückst du dich, jetzt beugst du dich, jetzt hebst du dein Knie, jetzt schaust du, jetzt schnippst du, jetzt machst du einfach irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du es nicht testen kannst, lass einfach die Kraft Gottes über dich drüber kommen und dann ihm, dass er es gemacht hat und dass der Arzt es feststellen wird oder dass die Blutwerte in der Ordnung Gottes sein werden oder die Bauchspeicheldrüsenwerte oder was auch immer, die Zuckerwerte oder sonst was, der Blutdruck in dem Namen Jesus in der Ordnung Gottes ist. Halleluja. Check es gerade jetzt auch du über Livestream, check es gerade jetzt, wenn du über Livestream zuschaust, schreib mir eine E-Mail, wenn du eine Veränderung feststellst, schreib mir jetzt gleich am besten die E-Mail, weil du musst es immer gleich bezeugen, auch im Glauben. Schreib einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net, weil sein Wort ist mächtig am Wirken, auch über Livestream, und bewirkt dort gewaltige Wunder. Halleluja, Halleluja. Wer ist hier live vor Ort und du hattest Symptome vorher, die du spüren konntest, die du entweder Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Seheinschränkungen, Höreinschränkungen oder was auch immer, und jetzt stellst du fest, dass sich da was verändert hat, dass es anders geworden ist, dass die Schmerzen entweder weg sind oder stark zurückgegangen sind oder die Bewegungseinschränkungen oder die Seheinschränkungen oder was auch immer. Wink einfach mal mit der Hand. Amen. Wenn sich was bei dir verändert hat hier, dann wink einfach mal mit der Hand, sodass ich es sehen kann. Ja, bei dir, Halleluja, wo noch? Wink einfach mal mit der Hand. Ich weiß, es sind nicht so viele krank hier in der Glory Life Schule, aber jedenfalls nicht live hier vor Ort, preist den Herrn, aber check es jetzt. Halleluja, was? Halleluja, aber auch über Livestream, schreib mir wirklich die E-Mail an wunder@glorylife.net. Halleluja, was passiert ist? Wer spürt alles jetzt hier vor Ort noch eine Veränderung? Hast du es gecheckt? Halleluja, wer spürt, dass du kannst es vielleicht nicht sofort testen von den Symptomen her, aber du hast gespürt, dass die Kraft Gottes über dich gekommen ist oder in dich hineingekommen ist, auf die Stelle, wo das Problem ist, vielleicht innerliches. Wer hat es gespürt? Wer hat die Kraft Gottes gespürt gerade jetzt? Wink einfach mal mit der Hand da hinten, da auch, ja. Danke, Jesus, da auch. Da drüben, überall. Danke, Jesus. Gebt mir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie gesagt, über Livestream, schreib mir eine E-Mail, wunder@glorylife.net. Hier hatte ich irgendjemand, du hattest was, was direkt passiert ist. Komm, bezeug mal gerade, was passiert ist, was sich verändert hat. Dann erzähl es mal gerade. Was hat sich verändert? Es war immer, wenn ich eine Faust gemacht habe, ja, mit der rechten Hand und die Finger aufgemacht habe, ist der Ringfinger immer hängen geblieben. So ein Schnappfinger war das? Ja, genau. Ich konnte den nicht, ich hatte immer mehrere Anläufe gebraucht, bis ich wirklich in die richtige Position kam. Und jetzt? Jetzt ist es komplett normal. Halleluja, preist den Herrn. Ein Schnappfinger oder blockierter Finger geheilt, preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Das ist ein super Wunder. Halleluja, das liebe ich. Preist den Herrn. Gibt es noch jemanden, der inzwischen eine Veränderung hier vor Ort festgestellt hat, wo irgendwas war und du hast eine Veränderung festgestellt, dann einfach komm noch schnell nach vorne, erzähl, was passiert ist, oder lass es hören. Halleluja. Ich schaue mal schon mal über E-Mail, was sich da tut, weil ich weiß, dass die Kraft Gottes heute bei vielen wirklich mächtig reingegangen und da haben sich Dinge verändert in deinem Körper. Also schreib mir die E-Mail. Ich weiß, es dauert ein bisschen, bis es hier auftaucht, aber schreib mir die E-Mail an wunder@glorylife.net. Halleluja. Danke, Jesus. Er sandte sein Wort und heilte sie. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, er hat sein Wort in dein Leben gesandt und dich geheilt. Halleluja. Wow. Ja. Wow, die Kraft Gottes ist wirklich mächtig hier. Halleluja. Kraft Gottes ist mächtig am Fließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Heilung. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wort. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann dürft ihr einen Platz euch suchen. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Danke, Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Hier ist schon das erste E-Mail gekommen über Livestream. Lieber Georg, ich hatte stressbedingt oder auch noch von der Grippe letzte Woche Schwäche. Als du gebetet hast, bekam ich neue Kraft und in den Gelenken durch das nasskalte Wetter starke Schmerzen in den Füßen. Schmerzen sind weg. Diabetiker, Zuckerwerte weiß ich erst im März, hab's aber auch genommen. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Und so geht's weiter. Schreib uns einfach deine E-Mail. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh ja, hier kommen weitere E-Mails. Jemand schreibt, Rückenschmerzen im unteren Rücken sind so gut wie weg. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Preis den Herrn. Halleluja. Bin ich noch nicht so richtig drauf? Halleluja. Okay, schreib einfach weiter deine E-Mail. Preis den Herrn. Ich lehre mal zwischendurch. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wir machen einen kleinen Switch zu unserem Thema. Eine neue Art des Lebens. Wir sind schon bei Teil 9, habe ich festgestellt. Wow, das ist schon die 9. Stunde. Ja, was war um die 9. Stunde? War doch irgendwas Wichtiges. Ah, da wurde Jesus gekreuzigt. Okay. Halleluja. Herzlich willkommen. Okay. Preist den Herrn. Also, Teil 9. Wir haben das letzte Mal, sind wir ausgegangen von Galater 5, Vers 22, wo es heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die ganzen Früchte, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir haben schon das letzte Mal gesehen, es geht hier nicht primär um die Frucht des Heiligen Geistes direkt, Intellekt, sondern es geht hier um die Frucht unseres von neuem geborenen Geistes, der natürlich in Einheit mit dem Heiligen Geist lebt, aber der jetzt aus sich selber, also aus dem von neuem geborenen Geist heraus selber, kommt diese Frucht hervor. Ja, sie kommt hervor, insbesondere die Frucht der Liebe. Damit haben wir uns das letzte Mal begonnen zu beschäftigen. Ja, und wir haben schon gesehen, wenn Paulus sagt, ein paar Verse weiter vorne, wandelt im Geist, dann meint er damit, wandelt gemäß eurem neuen Sein. Wandelt gemäß eurem von neuem geborenen Geist. Also wandelt gemäß der Frucht des Geistes zum Beispiel. Ja, beziehungsweise, wenn ihr auf der Ebene des Geistes unterwegs seid, auf der Ebene eures von neuem geborenen Geistes, dann wird automatisch diese Frucht hervorkommen. Ja, die Frucht des Geistes aber ist automatisch. Ja, sie kommt hervor, automatisch, wenn wir auf dieser Ebene des Geistes wandeln. Ja, Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr an mir bleibt, und das heißt im Geist wandeln, heißt an ihm bleiben, heißt in dieser Gemeinschaft mit ihm bleiben. Wenn ihr an mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und damit sind auch stark die Früchte des Geistes gemeint. Sag mal zu deinem Nachbarn, schau ihm mal ins Gesicht und strahl ihn mal an und sag, ich glaube, aus dir kommt viel Frucht des Geistes hervor. Halleluja. Und insbesondere, und da wollen wir heute noch weitergehen, insbesondere wird diese Frucht der Liebe aus uns hervorkommen. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, Liebesgedanken, Liebesworte, Liebeshandlungen, Liebesgebete. Sie kommen hervor aus unserem Wandel im Geist. Ja. 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7 mache ich heute weiter. Das ist ein wunderbarer Text dazu. Da sagt Johannes, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, also vom Heiligen Geist, von Jesus, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also Gott ist Licht, heißt es hier. 3 Kapitel weiter sagt Johannes, Gott ist Liebe. Kannst du sehen? Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Was heißt das? Das Licht Gottes ist zugleich seine Liebe. Amen. Die Liebe Gottes ist das Licht Gottes. Wenn er also hier sagt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist, könnte man auch sagen, dass Gott Liebe ist und nichts anderes als Liebe in ihm ist. Ja, und das ist ein und dasselbe. Und somit ist seine Liebe sein Licht und Gott ist dieses Licht und Gott ist diese Liebe und es ist gar keine Finsternis in ihm, also nichts anderes. Und deswegen sagt er weiter, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also dass wir im Geist wandeln, weil das heißt ja in dieser Gemeinschaft mit ihm leben, wenn wir das sagen und wir wandeln in der Finsternis, also außerhalb des Lichtes, könnte es eben dann auch sagen, außerhalb der Liebe. Weil ich habe gerade gesagt, das Licht ist die Liebe. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gottes Licht ist seine Liebe. Halleluja. Also, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, das heißt mit anderen Worten, wenn wir Gemeinschaft im Geist, von Geist zu Geist haben, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann, sagt er, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, die Liebe setzt sich untereinander frei. Ja, das ist immer die Konsequenz. Ja. Du kannst nicht auf die Dauer in der Gemeinschaft mit der Liebe des Vaters und der Liebe Gottes sein, der Liebe von Jesus sein und es wirkt sich nicht aus auf die Menschen um dich herum. Das geht nicht. Ja. Wir haben Gemeinschaft miteinander und jetzt kommt noch was Wunderbares. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Amen. Ist es nicht wunderbar? Das heißt, im Licht wandeln, im Licht seiner Liebe wandeln, mit anderen Worten, bedeutet auch, dass wir oder dass unser Herz sozusagen offen vor Gott liegt. Das heißt, Gott kann uns überführen. Amen. Gott kann uns zeigen, hey, das war nicht in der Liebe. Gott kann uns sagen, hey, da musst du um Vergebung bitten oder da musst du dich entschuldigen. Ja? Das bedeutet es, dass wir, dass das Blut Jesu, seines Sohnes uns reinigt von jeder Sünde. Er darf uns überführen. Wir tun Buße, auch voreinander, ja, wenn notwendig. Ja. Und so haben wir Gemeinschaft. Das ist die Voraussetzung. Sozusagen diese Offenheit ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft. Es wird keine Gemeinschaft wird funktionieren in deinem Leben, wenn du nie bereit bist, selber für dich einen Fehler einzusehen oder zu erkennen, andere um Vergebung zu bitten, dann wirst du nicht in dieser Gemeinschaft bleiben gehen können. Weil Tatsache ist, muss ich dir sagen, für manche ist es natürlich selbstverständlich, aber vielleicht muss ich es manchen noch sagen, es sind nicht immer die anderen schuld. Hast du schon gemerkt, oder? Preist den Herrn, Halleluja. Vielleicht manchmal, aber nicht immer. Preist den Herrn. Deswegen, Voraussetzung für Wandel im Licht ist, dass wir das Licht Gottes an unsere Herzen ranlassen. Das heißt, dass wir uns durchleuchten lassen von seinem Licht der Liebe. Ja, und dass wir so wirklich immer wieder neu unser Herz in die richtige Position bringen vor ihm. Ja, Sprüche 4, 23 heißt es ja, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was heißt es, bewahre dein Herz? Bewahre dein Herz in der Liebe. Amen. Weil der Wandel im Licht ist der Wandel in der Liebe. Der Wandel in Gemeinschaft mit Gott ist der Wandel in der Liebe Gottes. Und deswegen bedeutet es, dein Herz zu bewahren, darauf zu achten, dass du immer und unter allen Umständen in der Liebe wandelst. Amen. Sag mal, ich wandle in der Liebe. Und zwar immer und unter allen Umständen. Es wird immer besser mit mir. Kleiner Disclaimer noch zum Schluss. Okay. Ja, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum in der Liebe. Es ist ein Wachstum. Und es, der Kern dieses Wachstums, das sagt uns auch der erste Johannesbrief. Der erste Johannesbrief ist überhaupt ein wunderbarer Brief über das Thema Liebe. Der Kern dieses Wachstums oder der wo dieses Wachstum ausgeht, ist letztendlich die Erkenntnis der Liebe Gottes. Die wesensmäßige und offenbarungsmäßige Erkenntnis der Liebe Gottes. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, damit beginnt es, dass du erkennst und glaubst, du erkennst zuerst die Liebe Gottes, die Gott zu dir hat, sonst kannst du dich gar nicht bekehren. Wenn du nicht irgendwas von der Liebe Gottes erkannt hast, kannst du dich gar nicht bekehren. Du erkennst die Liebe, die Gott zu dir hat und dann ergreifst du diese Liebe im Glauben. Das heißt, du glaubst diese Liebe, die Gott zu dir hat und damit wird sie zu einem Bestandteil von dir. Und damit ist sie nicht nur zu dir, die Liebe, sondern sie ist auch in dir. Und deswegen ist es interessant, dass man 1. Johannes 4, Vers 16 tatsächlich auch übersetzen kann. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott in uns hat. Das ist interessant. Also eigentlich das griechische Wort ist, da steht es eigentlich sogar in, was eigentlich meistens als in übersetzt wird. Das heißt, wir haben erkannt die Liebe, die er zu uns hat und somit erkennen wir auch und glauben wir auch die Liebe, die Gott in uns hat. Sag mal, die Liebe Gottes ist in uns. Und wenn sie in uns ist, dann ist sie auch durch uns. Sag mal, die Liebe Gottes ist durch mich. Das heißt, sie setzt sich frei durch mich, um mich herum, durch Glauben. Halleluja. Und das wächst. Die Erkenntnis wächst und damit wächst die Offenbarung und damit wächst die Freisetzung. Amen. Und Paulus betet, und da möchte ich heute weitergehen, auch noch in diese Stelle reingehen mit euch, betet dieses wunderbare Gebet um dieses Wachstum in der Liebe in Epheser 3, Vers, ich lese mal Vers 17 bis 20 in der Neues Leben Übersetzung. Ja. Da sagt er, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen, das ist interessant, mit allen Gläubigen, sehr wichtig, die Liebe Gottes zu erfassen, weil darum betet er gleich, ich lese gleich weiter, aber die Liebe Gottes zu erfassen, wirklich zu erfassen, ist immer nur in Gemeinschaft möglich. Vergiss es, wenn du denkst, ich gehe einfach nur alleine mit Jesus und ich werde seine Liebe immer mehr erfassen. Nein, gar nichts wirst du. Ich sage nicht, dass du nicht etwas von der Liebe offenbart bekommen kannst in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Das sage ich nicht, aber immer nur in Verbindung mit Gemeinschaft. Jemand, der nicht in Gemeinschaft ist, wird die Liebe Gottes nur begrenzt erfassen können, beziehungsweise er wird nicht darin wachsen können. Er kann zwar bei dem Stand bleiben, von dem, was er schon erfasst hat, aber er wird nicht wachsen in der Liebe Gottes. Okay? Deswegen sagt er so, könnt ihr mit allen Gläubigen, sag nochmal, mit allen Gläubigen, ihr ganzes Ausmaß erfassen. Er spricht von der Liebe. Ja? Ihr ganzes Ausmaß erfassen, und zwar die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe zu erfassen. Auf welcher Ebene erfassen wir, nur noch mal kurz zwischendurch mal Nachfrage, ob ihr aufgepasst habt, auf welcher Ebene erfassen wir das Ausmaß der Liebe Gottes? Auf welcher Ebene? Auf der Ebene des Geistes. Amen. Nicht auf der Ebene der Seele kann man das erfassen, sondern nur auf der Ebene des Geistes. Aber da können wir sie erfassen. Und das sagt er in Vers 19. Er sagt nämlich, und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Also unsere Seele hat nur ein begrenztes Fassungsvermögen für die Erkenntnis der Liebe Gottes. Aber in unserem Geist wohnt schon die ganze Fülle Gottes. Und von dort wird die Erkenntnis der Liebe Gottes mehr und mehr auch in unsere Seele überschwappen. Amen. Weil in unserem Geist, sagt Paulus, 1. Korinther 2, Vers 16, haben wir den Sinn Christi. Das heißt, unser Geist ist bereits gefüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Es ist nicht so, dass unser Geist nicht das Fassungsvermögen hätte für die Liebe Gottes. Da hier spricht er von der Seele, dass wir es nicht erfassen können. In der Seele kannst du es immer nur begrenzt erfassen. Deswegen rinnt es auch aus deinem Geist immer nur dosiert in deine Seele. Weil wenn du auf einen Schlag die Liebe Gottes in der ganzen Fülle erfassen würdest, das wäre ungefähr so, wie wenn du in einem Moment, ich sag mal, im Zentrum der Sonne landen würdest. Als Beispiel. Wie lange überlebst du das? Na, Bruchteile von Sekunden. Ne? Weil du würdest schmelzen, du würde dich zerreißen, ne? Weil einfach seine Liebe so unendlich ist. Amen. Aber in deinem Geist hast du dieses Fassungsvermögen. Und in deinem Geist kannst du es erkennen. In deinem Geist hast du den Sinn Christi. Du musst es nur immer wieder anzapfen und du musst einfach in Verbindung bleiben mit der Ebene deines Geistes. Und von dort her immer mehr diese Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe auch in deine Seele hineinziehen, sozusagen. Preis den Herrn. Und dann sagt er weiter, Vers 20, er sagt, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, er spricht immer noch von der Liebe, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Wusstest du, dass Gott durch seine Liebe in dir mehr tun kann als durch alle Gaben des Geistes, Machtwirkungen, Wunderwirkungen und so weiter? Wusstest du, dass er mehr durch die Liebe bewirken kann als durch alles andere? Mehr durch die Liebe. Und damit sage ich nicht, dass Kraftwirkungen und Machtwirkungen nicht wichtig sind, sondern ich sage nur, wenn sie aus der Liebe hervorkommen, dann haben sie eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Dimension. Amen. Wenn sie nicht aus der Liebe hervorkommen, Paulus sagt es ja sogar so schön, dann sind sie eine schallende Zimbel und ein tönernes Erz. Das heißt, sie machen zwar Lärm, aber sie haben nicht diese Tiefenwirkung. Amen. Aber in der Liebe, sagt er, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Halleluja. Weißt du, die Auswirkungen dessen, wenn du in der Liebe Gottes wächst, die du hast in deinem Leben, die wirst du hier in diesem Leben nicht vollständig erfassen können. Weil da sind so viel, weißt du, ich sag mal, so viel Dominoeffekte, die um dich herum ausgelöst werden. Weißt du, es ist so, wie wenn du ständig um dich herum so kleine Steinchen ins Wasser werfen würdest. Und was passiert, wenn du kleine Steinchen ins Wasser wirfst, dann ziehen sie Kreise. Amen. Weite Kreise, da gab es früher so ein frommes Lied, das hieß so, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Ich weiß nicht, ob es immer heimlich, still und leise sein muss, aber auf jeden Fall ist das die, und genau, und klein und so weiter. Naja, okay, also wir wollen jetzt nicht über diesen Text sprechen, aber sondern wir halten uns an die Bibel, weil die Bibel sagt tatsächlich, dass die Auswirkungen der Liebe Gottes in und durch dein Leben alles übersteigen, was du jemals erfassen können wirst. Das heißt, du wirst in diesem Leben es gar nicht alles erfahren und gar nicht alles erkennen können. Aber wenn du eines Tages mal in den Himmel gehst, dann wirst du sehen, hey, hier ist ein Stein durch dich ins Wasser gefallen und hat weite Kreise gezogen. Du hast nur nicht weiter verfolgt, die Wellen. Du hast vielleicht gespürt, wie der Stein reingefallen ist, aber du hast nicht weiter verfolgt, was passiert ist. Und überall sind diese Steine ins Wasser gefallen um dich herum und Wellen sind ausgegangen und es hat Kreise gezogen. Preist den Herrn. Sag mal, danke Jesus für deine herrlichen Pläne. Halleluja. Also die Liebe ist tatsächlich die höchste Wirksamkeit Gottes. Das müssen wir verstehen. Paulus hat es gesagt, die größte aber unter ihnen ist die Liebe. Er hat da noch Glaube und Hoffnung hat er da noch mit drin gehabt und hat gesagt, die größte ist die Liebe. Ja, wenn von Glaube, Hoffnung und Liebe schon die Liebe die größte ist, dann ist es die größte von allem, weil all die Gaben des Geistes sind unter diesen Früchten von Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die zentralen Früchte des Geistes sozusagen. Ja, das heißt, die Liebe ist wirklich über allem. Es ist die stärkste Substanz, sag mal Substanz, es ist die stärkste Wirksamkeit, es ist die stärkste Kraft. Und zwar in der Dimension seiner Herrlichkeit. Ja? Seine Liebe ist Teil seiner Herrlichkeit. Amen. Wo seine Liebe sich freisetzt, setzt sich seine Herrlichkeit frei. Halleluja. Und es kann manchmal spektakulär sein, aber manchmal ist es auch eher unspektakulär, vielleicht eher sanft und zart, aber es ist trotzdem nicht weniger mächtig. Amen. Es ist mächtig. Halleluja. Weißt du, diese Liebe, ich sage das hier auch an der Stelle, wir sind hier in der Glory Life Schule, das heißt, wir sind sozusagen unter uns in der Glory Life Bewegung hier. Also diese Liebe kennzeichnet diese Bewegung der Söhne der Herrlichkeit, die Gott jetzt überall orchestriert. Wir haben es vorher gesungen, was haben wir gesungen? Liebesrevolution oder wie hieß das Lied von der Valerie? Ja, genau das ist es, was Gott jetzt tut. Also das Zentrum dieser Bewegung der Söhne der Herrlichkeit ist diese Liebe, ist diese Jesus-Art von Liebe. Ja, es ist diese Liebe, die, von der Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Ja, diese Liebe, diese Agape, ich habe es letztes Mal schon gesagt, diese Agape-Liebe ist das Zentrum von allem. Also wenn wir davon reden, eine Bewegung der Herrlichkeit, dann können wir auch sagen, eine Bewegung der Herrlichkeit ist immer auch eine Bewegung der Liebe. Amen. Sonst ist es keine wirkliche Bewegung der Herrlichkeit. Ja. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist eine Reformation, eine Revolution, eine Erweckung der Liebe. Amen. Halleluja. Ja, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. So wie er uns geliebt hat. Galater 2, Vers 20, beziehungsweise 19 fängt es an, heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder man kann auch übersetzen, Christus lebt mich. Das heißt, ich bin auf Tuchfühlung mit dem Geist von Jesus und somit bin ich auf Tuchfühlung mit seiner Liebe. Ja, das ist das Wesen von Jesus. Gott ist Liebe, habe ich schon gesagt. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und auf Tuchfühlung mit Gott bist du auf Tuchfühlung mit der Liebe. Und somit ist diese Liebe dein Sein. Ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Das ist jetzt dein Leben. Die Christusart von Liebe. Sag mal zu deinem Nachbarn, du lebst in der Jesusart von Liebe. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen, wie diese Jesusart von Liebe im Detail aussieht, nach biblischem Befund sozusagen. Und da möchte ich mit euch reingehen nach Philipper 2, also ein zentraler Text zum Thema Jesu Art von Liebe. Philipper 2, Vers 1 bis 11. Ich fange mal an. Da heißt es, wenn es nun, Paulus spricht hier, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, ja, davon haben wir es, Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Das heißt, in der Liebe gibt es nur Einheit, weil die Liebe immer dieselbe ist. Das ist dieselbe Gesinnung. Wir können nicht sagen, wir sind in der Liebe, aber wir haben unterschiedliche Gesinnung. Sondern wenn wir in der Liebe sind, haben wir alle dieselbe Gesinnung. Nämlich die Gesinnung der Liebe. Und die steht über jeder anderen Gesinnung. Weil es ist völlig egal, welche politische Gesinnung du hast oder welche, was auch immer Gesinnung du sonst irgendwo hast. Völlig wurscht. Wenn du die Gesinnung der Liebe hast, dann sind wir eins. Amen. Also, er sagt, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus, und jetzt wird es schon konkreter, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder, ich lese einfach den Text einfach einmal durch und dann gehen wir Schritt für Schritt. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und jetzt kommt's. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das heißt, jetzt sagt das nochmal klar. Es geht um die Liebe, die in Christus Jesus war. Nicht um irgendeine menschliche Liebe oder irgendwas, was wir so vielleicht für Liebe halten mögen, sondern es geht um die Art von Liebe, die in Christus Jesus war, diese Gesinnung. Und jetzt kommt's. Wie war seine Gesinnung? Der in, es ist ein bisschen kompliziert formuliert in der Elberfelder, aber ich erkläre es gleich. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, das Erste, was er sagt, ist, Christus hat nicht daran festgehalten, in der Position zu sein, in der er war, sondern er hat diese Position um der Liebe willen losgelassen. Und das ist das erste Stichwort. Wenn du die Art der Liebe von Jesus verstehen willst, dann hat sie immer wieder etwas mit Loslassen zu tun. Sag mal Loslassen. Loslassen. Und zwar Loslassen von verschiedenen Dingen. Ja. Loslassen zum Beispiel, hier wären wir jetzt bei dem, loslassen von dem, was dir vielleicht das Kostbarste ist. Ich meine, das Kostbarste, was Jesus hatte, war seine Position beim Vater. Die Herrlichkeit Gottes, zur Rechten Gottes. Ich meine, was kannst du mehr verlieren? Ja, das ist das Höchste, was du überhaupt verlieren kannst. Ja, aber er hat es losgelassen, aus Liebe. Liebe ist bereit, Dinge loszulassen. Ja, aus Liebe ist sie bereit, Dinge loszulassen. Auch Dinge, die ihr vielleicht am kostbarsten sind. Und ich gehe gleich noch ein bisschen weiter über dieses Loslassen, aber ich lese, denke ich, erstmal den Text noch zu Ende. Er sagt hier weiter, er machte sich selbst zu nichts. Ja, also das ist wirklich ein Wechsel, ne, von höchster Position zu niedrigster Position. Er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt die gute Nachricht für dich, wenn du in der Liebe wandelst. Jetzt heißt es nämlich, darum, also weil er das getan hat, was wir uns gleich noch näher anschauen, deswegen hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Was heißt das? Das heißt, Liebe erhöht dich am Ende immer. Jesu Art von Liebe bringt dich am Ende immer nach oben. Jede andere Art von Liebe bringt dich nicht zwangsläufig nach oben. Ja, das Gegenteil von Jesu Art von Liebe wird dich nie nach oben bringen, sondern wird dich immer nach unten bringen. Aber Jesu Art von Liebe bringt dich immer nach oben. Paulus sagt, diese Liebe, diese Agape-Liebe versagt niemals. Amen. Das heißt, sie hat immer den Sieg. Sie triumphiert immer am Ende. Sie hat immer am Ende die Oberhand. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Also, bist du motiviert, dich für diese Liebe zu entscheiden? Amen. Ja, willst du auf der Siegerseite sein? Dann entscheide dich für diese Liebe. Amen. Willst du, ich sag mal so, willst du hoch hinaus? Ja, das ist eine gute Sache, wenn du hoch hinaus willst im Geist. Aber dann entscheide dich für diese Liebe. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt schauen wir es uns nochmal näher an. Was kennzeichnet diese Liebe? Ich habe schon gesagt, loslassen ist ein erstes Stichwort. Loslassen dessen, was einem selbst vielleicht am kostbarsten ist. Aber auch loslassen von Eigenkontrolle, wo du selber die Kontrolle hast über dein Tun und über dein Handeln. Wenn du es loslässt, dann gewinnst du etwas viel Größeres. Weißt du, was du gewinnst? Du gewinnst 2. Korinther 5, Vers 14, wo es heißt, die Liebe Christi übernimmt uns oder überwältigt uns. Also willst du übernommen sein von deinen eigenen Gedanken und deinen eigenen Ideen oder willst du übernommen sein von der Liebe Gottes? Das entscheidet, welchen Durchschlag du hast. Das entscheidet, wo du am Ende rauskommst, oben oder unten. Halleluja. Also es lohnt sich zu lernen, die Eigenkontrolle loszulassen, wenn es um Gott geht. Damit sage ich jetzt nicht, dass du jede Brücke runterspringen sollst, weil du ja die Eigenkontrolle loslässt oder sowas. Sondern ich sage, wenn es um Gott geht. So, ich habe die Kontrolle losgelassen. Das machst du nur einmal wahrscheinlich. Aber du lässt die Selbstkontrolle los, damit die Liebe dich überwältigen kann. Ich spreche jetzt nicht von Bungee-Jumping. Ja, da wirst du gehalten, okay? Ist okay. Aber auch da musst du den Herrn fragen, ob es dran ist. Weil du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, okay? Also gut. Aber okay, nein, das ist deine Entscheidung. Preist den Herrn. Also, loslassen von Eigenkontrolle. Loslassen von eigenen Sicherheiten. Ja? Sicherheiten, Vertrauen auf deinen Verstand. Vertrauen auf deine eigene Power. Vertrauen auf deine eigene Kraft. Ich würde es mal so sagen, es geht darum, von welchem Baum du isst. Ja, es gibt zwei Bäume, oder es gab zwei wesentliche, wichtige Bäume im Paradies. Es gab viele Bäume im Paradies, aber es gab zwei, die ausdrücklich erwähnt sind. Und das eine ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und das andere ist der Baum des Lebens. Amen. Und Gott hat gesagt, von welchem Baum sollst du nicht essen? Wie war das nochmal? Hallo? Ja, Erkenntnis von Gut und Böse. Von welchem Baum durften sie essen? Baum des Lebens. Amen. Nur leider haben sie dummerweise vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und was war die Folge? Sie wurden getrennt vom Baum des Lebens, weil Gott sagte, hey, nee, also als Sünder ewig leben, das ist nichts, deswegen jetzt nicht vom Baum des Lebens essen, sonst leben sie ewig als Sünder. Aber, preist den Herrn, Jesus ist gekommen und hat uns von der Sünde erlöst. Jetzt bist du kein Sünder mehr durch Jesus, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt sagt er nicht nur, du darfst nicht mehr vom Baum des Lebens essen, sondern jetzt sagt er dir sogar, jawohl, iss vom Baum des Lebens. Das ist nämlich Jesus selber, der Baum des Lebens. Und Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben in sich selbst. Amen, das Zoe-Leben, davon reden wir ja. Das heißt, er will, dass du vom Baum des Lebens isst. Aber, und jetzt pass gut auf, du kannst nicht gleichzeitig vom Baum des Lebens essen und nebenher noch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das funktioniert nicht. Das eine schließt das andere aus. Wenn du willst, dass Gott dich übernimmt, dass Gottes Liebe dich übernimmt, dass Gottes Kraft dich übernimmt, dass Gottes Herrlichkeit dich übernimmt, dann musst du dich weigern, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Weil das ist das, was dein eigener Verstand dir sagt, das, was deine eigene Erfahrung dir sagt, das, was dein eigen Wollen, denken, fühlen, naja, was halt jetzt gerade so vielleicht so dran, ja, wäre vielleicht das ganz nett und so weiter. Ja. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und den gibt es auch in der Gemeinde. Den gibt es auch bei christlichen Aktivitäten. Weißt du, du kannst Lobpreis machen, Lobpreis leiten jetzt als Beispiel. Ja. Irina könnte Lobpreis leiten aus dem Baum der Erkenntnis. Ja, das wäre, okay, ich habe es gelernt, ich weiß, wie es geht. Und jetzt machen wir das einfach so nach Programm, tun wir genau das uns hier abzirkeln und dann vielleicht noch mit entsprechendem Playback und so weiter, alles perfekt orchestriert. Wunderbar, da kann kein Fehler passieren, jeder Ton ist richtig. Aber das Leben fehlt. Amen. Und damit sage ich jetzt nicht, dass Lobpreiser Fehler machen sollen, damit die Herrlichkeit kommt. Das ist jetzt nicht ein Verstärker für Herrlichkeit, wenn man Fehler macht. Aber der entscheidende Punkt ist, worauf ich vertraue. Da lasse ich los von dem Vertrauen auf meine eigenen Kenntnisse, auf mein eigenes Können und vertraue mich jedes Mal wieder neu der Führung Gottes an. Und lasse jedes Mal wieder neu los. Und das ist jedes Mal wieder ein neues, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, jedes Mal ein neues, ich sage mal, totstellen. Du stellst dich tot sozusagen, was dich selber angeht, sodass das Leben übernehmen kann. Das ist nur ein Beispiel bei Lobpreis. Aber weißt du, es ist bei jeder Sache, auch die in der Gemeinde passiert, beim Predigen ist nichts anderes. Bei allem, was du tust, weißt du, selbst die geistlichsten Dinge kannst du tun aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und aus dem Baum des Lebens heraus. Theologie kannst du betreiben aus dem Baum des Lebens, aber du kannst es auch aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse betreiben. Tatsächlich an den deutschen Universitäten muss man leider sagen, ist der Großteil der Theologie nichts anderes als Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und deswegen, was dabei rauskommt, bringt kein Leben hervor, sondern nur Tod, Zweifel, Unglauben, nichts. Ja, weil es die Erkenntnis von Gut und Böse ist. Aber wenn du deinen eigenen Verstand niederwirfst und sagst, nein, darauf vertraue ich nicht, nämlich loslässt, also dich selbst entäußerst, weil das ist das Wesen der Liebe von Jesus, dich selber loszulassen, dann kann die Liebe Gottes übernehmen und das Leben Gottes übernehmen, dann kannst du essen vom Baum des Lebens. Lecker, lecker, lecker. Halleluja, iss mal gerade noch ein bisschen. Vom Baum des Lebens, Halleluja. Baum des Lebens, das ist der Baum der Liebe, der übernatürlichen Liebe Gottes, die immer den Sieg hat. Preist den Herrn. Also, loslassen von eigenen Sicherheiten. Was haben wir noch im Angebot? Die Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Vers 8. Er erniedrigte sich selbst. Uiuiuiui. Das heißt, was heißt es? Heißt es, okay, überall, wo ich hingehe, sage ich erstmal, nur dass es wisst, ich bin nichts wert und ich bin nicht würdig und ich kann nichts und ich habe nichts und so weiter. Nein, das heißt es nicht. Das ist einfach nur ein religiöses Getue. Sondern, was heißt es? Sich selber zu erniedrigen heißt, im Zweifelsfall auch mal unter Dinge drunter gehen, anstatt alles sozusagen mit Gewalt von dir fernhalten zu wollen oder lösen zu wollen oder jetzt muss es aber sofort, es muss jetzt aber durch sein. Anstatt einfach mal zurückzunehmen und zu sagen, jetzt gehe ich einfach mal da drunter. Weißt du, Jesus ging drunter unter unsere Sünde, um die Sünde zu überwinden. Jesus ging so weit drunter, dass er sogar starb für uns, aber nicht einfach aus religiösem Gefühl heraus, sondern um uns das Leben zu bringen. Also um am Ende den Sieg hervorzubringen. Im Zweifelsfall mal drunter zu gehen, bewirkt immer Sieg. Amen. Und wie gesagt, damit meine ich nicht so eine falsche Demut, so eine menschliche Demut, sondern ich meine wirklich diese Art von Demut, so wie Jesus sie gezeigt hat. Jesus hat sie gezeigt. Weißt du, er hat immer zur richtigen Zeit das Richtige gezeigt. Weißt du, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat, hat er sich nicht drunter gestellt. Da ist er nicht hingegangen und hat gesagt, was, er riecht schon. Boah, heftig, meine Güte. Oh, Martha, ich glaube, du hattest doch recht. Wenn ich hier gewesen wäre, wäre er nicht gestorben. Aber jetzt müssen wir wirklich jetzt, komm, ich gehe jetzt drunter. Wir weinen zusammen, dass Lazarus gestorben ist. Hat er nicht gemacht. Amen. Da ist er nicht unter diesen Geist des Todes gegangen, den diese Leute alle drin hatten, sondern da hat er Autorität wahrgenommen. Also es gibt immer Zeiten für alles. Es gibt Zeiten, Autorität zu nehmen und zu sagen, so nicht. Also der Bruder Jün hat das letzte Mal, als er hier war, hat er das Zeugnis erzählt, wie er im Gefängnis war und wo diese Wärter sie so gepiesackt haben und wie er dann zu dem einen gesagt hat, so und du kniest jetzt nieder und du tust jetzt Buße und du bekehrst dich und so weiter und der Mann ist auf die Knie gefallen und hat sich bekehrt. Das ist der Hammer, verstehst du? Aber weißt du, das hat er auch nicht bei jedem Wärter gemacht, sondern manche haben ihn auch geschlagen. Das heißt, manchmal muss er drunter gehen. Aber dann wieder hat er totale Autorität. Und genau das ist in unserem Leben. Es gibt Punkte, an denen musst du einfach mal was aushalten. Da musst du mal unter was drunter gehen. Da musst du mal was ertragen. Und dann gibt es aber auch Punkte. Und umso mehr du auch bereit bist, drunter zu gehen, umso mehr kommen auch wieder die Punkte, wo du Autorität hast. Wo du sagen kannst, nein, so nicht. Amen. Halleluja. Weil die Liebe hat immer den Sieg. Halleluja. Also, drunter gehen. Drunter gehen bedeutet übrigens auch, das können wir auch so definieren, wir können auch sagen, drunter gehen bedeutet Verzicht auf das Recht haben wollen. Das ist manchmal sehr wichtig. Verzicht auf das Recht haben wollen. Manchmal musst du einfach Dinge stehen lassen und sagen, okay, da gehe ich jetzt drunter, das steht jetzt halt vielleicht so im Raum, dass der denkt, dass ich ein Depp bin oder so, okay. Das nehmen wir jetzt einfach so. Ja? Ich muss nicht Recht haben am Ende. Drunter gehen heißt auch zu verzichten, sauer zu sein, weil mir Unrecht widerfährt. Ja? Immer wenn du sauer bist und sauer bleibst, dann bist du nicht drunter gegangen, dann bist du nicht in der Liebe geblieben, sondern hat deine Seele gemeint, so, jetzt muss ich mich hier selber verteidigen und jetzt muss ich hier aber was aufrechnen und jetzt muss ich aber hier was festhalten und jetzt muss ich hier aber mal innerlich klar machen, dass das hier wirklich überhaupt nicht geht. Also du musst manchmal an bestimmten Stellen deutlich machen, so geht's nicht, das ist schon wichtig. Aber dann musst du auch wieder loslassen können, sagen, okay, gut, jetzt mal schauen. Wenn sie es nehmen, dann nehmen sie es, wenn sie es nicht nehmen, dann nehmen sie es nicht. Wenn sie es dann nicht nehmen, kann ich es auch nicht ändern. Dann, wenn ich dann sauer bin, dann habe ich nur selber ein Problem. Dann bin ich sauer. Ja. Wird dein Magen sauer und deine Galle und was weiß ich was. Ja. Das ist nicht gesund für dich. Sauer sein ist nicht gesund. Ja. Manche sagen, da geht mir die Galle über. Ja. Und dann wundert sie sich, wenn sie dann irgendwann wirklich übergeht. Ja, und dann muss sie rausoperiert werden, aber sie bleiben trotzdem sauer. Und dann wird sie es woanders äußern. Amen. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, sauer sein schadet nur dir selber. Preist den Herrn. Also, Verzicht auf das Recht, sauer zu sein. Verzicht auf Rachegelüste, gehört auch dazu. Ja. Was hat Jesus gesagt am Kreuz? Das war seine Liebe. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Meinst du, Jesus hat es so gemeint, wie er das gesagt hat? Ganz sicher. Weißt du, Jesus hat keine unnützen Worte gesagt. Also wir sagen das manchmal heutzutage, sagen wir das manchmal so nach dem Motto, wenn wir jemanden wirklich für einen totalen Idioten halten, dann sagen wir so, oh Herr, vergib ihn, denn er weiß nicht, was er tut. So. Weißt du, aber so hat es Jesus nicht gesagt. Sondern er hat es wirklich gesagt in diesem Bewusstsein, ja genau, Vater, ich will, dass du ihnen vergibst, denn sie wissen nicht, was sie tun, hab Barmherzigkeit mit ihnen. Das heißt, er hatte Liebe sogar mit den Leuten, die ihn so gequält haben. Amen. Er hat sie nicht abgeschrieben mit diesem Satz, sondern er hat gebetet für sie mit diesem Satz. Ja. Das ist der Verzicht auf Rachegelüste. Oder, was wir auch so schön bei Jesus sehen, ist der Verzicht auf Macht ausüben. Im Zweifelsfall. Das ist interessant, Jesus hat es so deutlich gemacht vor Pilatus. Ja. Vor Pilatus war ja Jesus wirklich, wirkte nicht sehr stark. Ne. Wenn du denkst, so ein paar Tage vorher hat er Lazarus aus den Toten auferweckt. Lazarus, komm heraus! Und vor Pilatus hat er gar nicht viel gesagt. Und seinen Jüngern hat er gesagt, als sie ihn verteidigen wollten vor den Häschern von Pilatus, hat er zu ihnen gesagt in Matthäus 26, 53, meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? So eine Legion, das waren 2.000 bis 3.000 Soldaten. Also 12 Legionen, 24.000 bis 36.000 Soldaten. Das hätte wahrscheinlich schon gereicht, die Schar der hohen Priester in Schach zu halten. Wäre kein Problem gewesen, ne? Ja, der Vater hätte es ihm schicken können, er hätte ihn darum bitten können und er hätte es ihm geschickt. Aber er hat bewusst in dieser Situation darauf verzichtet, Macht auszuüben. Warum? Aus Liebe. Amen. Damit das Erlösungswerk zustande kommt, damit der Wille des Vaters passiert. Also Verzicht auf Rachegelüste. Ja, wir hatten jetzt Loslassen von Kontrolle, Loslassen von dem, was uns kostbar ist, Loslassen von eigener Sicherheit. Wir hatten jetzt Verzicht auf das Recht, sauer zu sein, Verzicht auf Rachegelüste, Verzicht auf Macht ausüben. Übrigens auch dazu nochmal ein gutes Beispiel, Verzicht auf Macht ausüben. Ja. Was haben die Jünger zu Jesus gesagt, als ihn die Samariter abgelehnt haben? Da haben sie gesagt, hey, sollen wir nicht Feuer vom Himmel befehlen und dass sie diese Stadt verzehren? Und was hat Jesus gesagt? Er hat sie gescholten und hat gesagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Ja, das ist nicht unser Geist. Rache ist nicht unser Geist. Amen, niemals. Im Alten Testament war das manchmal noch der Geist auch von manchen Propheten, die hatten manchmal so einen Geist, ja. Von Elisa heißt ja, da haben ihn die Kinder da geneckt und dann hat er mal kurz die ganzen Kinder da verflucht und dann haben die, ich glaube, was waren es, Bären oder was, haben sie dann zerrissen. Ja. Heftig, ne? Das ist Rache, ne? Das ist aber nicht unser Geist im Neuen Testament. Amen, wir sind keine Elisas und Elias. Manche Propheten im Neuen Testament treten auf wie Elia. Ich sage, das ist ein falsches Vorbild. Elia sollte nicht dein Vorbild sein, wenn du Prophet bist im Neuen Bund. Sonst machst du ein paar Dinge, die definitiv nicht der Geist Gottes sind. Ja. Propheten schlachten zum Beispiel, ist jetzt nicht mehr so unser Ding. Ja. Ja, manche meinen, das ist ihr Ding. Ja. Die tun dann auch, was weiß ich, machen dann Videos gegen irgendwelche Propheten und schlachten die Propheten mit Rufmord oder sonst was. Das ist nicht unser Ding. Weißt, selbst wenn sie Fehler machen, dann kannst du sie zurechtweisen zwischen dir und ihm allein. Kannst du sagen, hey, das war aber falsch, was du da gesagt hast. Aber du bist nicht hier, um sie zu schlachten. Okay, Amen. Sagt der Nachbarn, du bist nicht hier, um irgendjemanden zu schlachten. Okay, also Verzicht. Ja, ist wichtig manchmal im Leib Christi. Also Verzicht auf Macht ausüben. Verzicht auch, und das ist auch wichtig in der Liebe, Verzicht auf Self-Promotion. Verzicht auf Self-Promotion und auch auf Selbstverteidigung. Ja, manchmal denken wir, ja, aber jetzt muss ich das aber ins rechte Licht drücken. Jetzt muss ich mich aber ins rechte Licht stellen. Kannst du verzichten. Die Liebe ist stärker. Amen. Wenn du der Liebe die Vorfahrt gibst, dann wirst du am Ende immer im rechten Licht stehen. Weil die Liebe rückt dich ins rechte Licht. Warum rückt dich die Liebe ins rechte Licht? Weil sie das Licht Gottes ist, haben wir am Anfang gesagt. Wenn die Liebe das Licht Gottes ist, dann hat sie wohl die Fähigkeit, dich ins rechte Licht zu stellen. Und damit sage ich jetzt nicht, dass du nicht mal hier oder da was richtigstellen kannst. Wenn jemand sagt, war das nicht so, sagst du, nee, es war anders. Das ist schon in Ordnung. Du musst nicht immer mit dem Pflaster rumlaufen und nichts sagen. Ja. Verstehst du? Aber weißt du, wenn es darum geht, im Zweifelsfall, und du nicht weiterkommst mit Fakten, dann lass einfach los. Verzichte drauf, dich zu rechtfertigen. Verzichte drauf, auch dich selber zu promoten. Das heißt, indem du versuchst, dich ins rechte Licht zu rücken mit deinen ganzen wunderbaren Gaben und so weiter. Mach dir nicht wirklich Raum im Leib Christi und im Reich Gottes. Amen. Sondern die Gabe Gottes macht dir Raum, sagt die Bibel. Das heißt, du kannst darauf vertrauen, wenn Gott in dich Gaben hineingelegt hat, dann wird er dir Raum machen. Du musst nicht jedem erzählen, was du für Gaben hast. Ich weiß noch einmal, das war ganz am Anfang meiner geistlichen Laufbahn. Da war ich noch auf der Bibelschule und da habe ich damals auf der Bibelschule haben wir den Bibelschulraum neu gestrichen und da war ich auch dran beteiligt und dann kam einer dazu, der war auch da eingeteilt, der war nicht in der Bibelschule, sondern es war ein Mitarbeiter aus der Gemeinde und er war da auch dazu geteilt, also mir zugeteilt quasi mit mir da diesen Raum zu streichen. Und das Erste, was er mir gesagt hat, war, nur dass du es weißt, also ich bin zum weltweiten evangelistischen Dienst berufen. Ehrlich gesagt, ich dachte damals schon, Junge, ich glaube, du musst noch viel lernen. Es hat mich tatsächlich nicht beeindruckt. Und tatsächlich habe ich auch bis heute nie von ihm gehört, dass er irgendwo im evangelistischen Dienst aktiv wäre. Weil tatsächlich diese Self-Promotion funktioniert nicht. Kannst du vergessen. Gott sieht ganz genau, was er in dein Herz reingelegt hat, in deinem stillen Kämmerlein, das weiß er genau. Weißt du, was von ihm ist, der Same, den er in dich hineingelegt hat, der wird zustande kommen. Und es wird sich entfalten. Und es wird sich durchsetzen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe wird sich durchsetzen. Halleluja. Also, Verzicht auf Self-Promotion. Und anstatt Self-Promotion, Selbsthingabe. Das ist der Schlüssel. Amen. So hat Jesus gesiegt, indem er sich selber hingegeben hat. Nicht indem er sich promotet hat und gesagt hat, was er sich vor Pilatus, nur dass du es weißt, ich bin der König der Juden und wehe, du gehst gegen mich, du wirst am Ende zugrunde gehen. Hat er nicht gesagt, obwohl Pilatus tatsächlich historisch gesehen zugrunde gegangen ist. Am Ende hat er wahrscheinlich Selbstmord begangen. Ein paar Jahre später wurde er abgesetzt und dann hat er Selbstmord begangen. Also es hat ihm nicht gut getan, Pilatus. Ja. Auch das Waschen seiner Hände in dem Wasser hat jetzt auch nicht unbedingt entscheidende Auswirkungen gehabt. Aber Jesus hat sich nicht hingestellt und hat sozusagen gezeigt oder gesagt, wie groß er ist, sondern er hat sich hingegeben. Und damit hat Gott ihn groß gemacht. Amen. Selbsthingabe. Weißt du, Hingabe an Gott und Hingabe an die Menschen wird dich immer nach vorne bringen. Deswegen spreche ich gerade ja auch an den Sonntagen über das dreifache Herz Gottes. Weißt du, Hingabe an das Volk Israel. Ja, das war das Erste, wo wir begonnen haben. Dann geht es weiter Hingabe an den Leib Christi. Und dann geht es noch weiter Hingabe an die Verlorenen. Amen. Hingabe an das Herz Gottes. Hingabe an das, was Gott auf dem Herzen ist, wird dich immer weiterbringen. Weißt du, wenn du immer nur damit beschäftigt bist, wie komme ich voran und meine Berufung und so weiter. Weißt du, und ich sage nicht, dass es nicht gut ist, wenn du Vision hast und wenn du Träume hast und wenn du sagst, jawohl, ich gehe voran. Amen. Aber weißt du, der Kern von dem Ganzen, das Herz von dem Ganzen muss immer die Hingabe sein, ansonsten hat es keine Kraft. Allein, dass dieser junge Mann mir damals gesagt hat, hey, ich habe einen weltweiten evangelistischen Dienst, hat ihn nirgends hingebracht. Verstehst du? Hingabe hätte ihn hingebracht, wenn es Gott in sein Herz gelegt hat. Hingabe, ja. Hätte vielleicht auch noch ein bisschen gedauert, weil er noch ein bisschen unreif war offensichtlich, aber Hingabe hätte ihn hingebracht. Amen. Aber nur zu sagen, hoppla, jetzt komme ich, nur dass ihr es alle wisst, ich bin zu großen Berufen. Ich streiche vielleicht jetzt gerade hier noch den Raum, aber nur dass ihr es wisst, das ist nicht das Ende. Ja, es ist manchmal für die Seele nicht so leicht auszuhalten, gerade wenn du eine große Berufung spürst von Gott auf deinem Leben. Und jetzt lässt Gott dich Dinge tun, die vielleicht, ich sag mal so, weit unter, in Anführungszeichen, deiner Berufung sind. Sie sind nicht wirklich unter deiner Berufung, weil der Kern deiner Berufung, das will Gott dich lehren, der Kern deiner Berufung ist die Hingabe an ihn und an die Menschen und an sein Reich und an den Leib Christi und an die Verlorenen und so weiter. Das ist der Kern deiner Berufung überhaupt und das will er dir deutlich machen. Das andere ist nur ein Nebenprodukt, das kommt dann hervor. Aber deswegen musst du es aushalten können, nicht gesehen zu werden in der Größe deiner Berufung und dich trotzdem hinzugeben. Und Gott sieht es. Gott sieht alles. Das ist so wunderbar. Also ich bin jetzt 35 Jahre mit Gott unterwegs und ich habe schon viel erlebt. Aber ich weiß, je länger ich lebe, umso mehr sehe ich, Gott sieht alles. Er vergisst nichts. Weißt du, er sieht auch, wenn dir Unrecht widerfährt. Er sieht, wenn Leute dich deckeln und was. Das sieht er alles. Und er sieht auch, wie du drauf bist natürlich. Und was du brauchst, sieht er auch besser als du selber. Ja? Ja, wo du noch im Fleisch bist und so weiter. Das sieht er auch. Und deswegen weiß er, was er noch arbeiten muss. Und das macht er mit großer Hingabe und mit großer Konstanz und mit großer Sicherheit. Aber eins kannst du wissen, am Ende wird die Liebe immer den Sieg haben. Amen. Amen. Halleluja. Preisen, gib mir ihm mal die Ehre. 1. Korinther 3, 13, Vers 8. Die Liebe versagt niemals. Du magst zuerst das Gefühl haben, dass du auf irgendwas verzichten musst, sei das Rache, sei das Sauersein, sei das groß rauszukommen oder was auch immer. Aber am Ende wirst du, wenn du drunter gehst, statt die Position hoch zu Ross einzunehmen, was sich vielleicht erstmal nicht so angenehm anfühlt, am Ende wirst du auf der Siegesstraße sein. Und es wird sichtbar werden, dass die Liebe, die sich in vollkommener Weise am Kreuz offenbart hat, dass diese Liebe am Ende den Sieg hat. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, lasst uns mal aufstehen zusammen und lasst uns mal der Liebe gemeinsam hingeben, der Liebe Gottes. Halleluja. Lass uns durch Gottes zum Ausdruck bringen. Einfach dein Herz, also ich spüre einfach so, ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich unsere Herzen neu positionieren möchte. Auch du über Livestream. Gott möchte dein Herz neu positionieren. Wieder neu. Weißt du, ich sage damit nicht, dass, ich denke, die meisten von uns hier sind jetzt da nicht total aus der Liebe draußen oder wissen gar nicht, was es ist oder so. Aber manchmal braucht es so eine Rejustierung einfach des Herzens, wo du nochmal klar machst, hey, darum geht's in meinem Leben. Das ist der Kern dessen, was ich bin. Also, wenn du sagst, jawohl, ich möchte einfach das ganz neu festmachen in meinem Herzen, dass wirklich diese Hingabe, diese Jesusart von Liebe, der Kern dessen ist, was ich bin, nicht das, was ich äußerlich tue oder was andere sagen, was ich bin, sondern das ist der Kern meines Seins, dann sprich mir einfach mal folgendes Gebet nach und sag einfach, danke Jesus, dass du mir das perfekte Beispiel gegeben hast, was wahre Liebe ist. Du hast dich hingegeben, dich erniedrigt. Du hast alles losgelassen, was dir kostbar war, was dir wichtig war, was dich ausgemacht hat. Und du hast dich einfach hingegeben. Aus selbstloser Liebe. Und so hat Gott dich erhöht. Und er hat dir den ultimativen Sieg gegeben. Und Herr Jesus Christus, ich entscheide mich heute Abend ganz neu, mein Herz in dieser Liebe zu positionieren. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, diese Liebe, wie Jesus geliebt hat, ist meine Liebe. Diese Liebe, die sich selbst losgelassen hat, ist meine Liebe. Ich bin positioniert in dieser Liebe. Und ich bin entschieden, nicht aus dieser Liebe rauszugehen. Lieber verzichte ich. Lieber lasse ich los. Lieber gehe ich drunter, als dass ich deine Liebe verliere. Danke, Jesus, dass du mir deine Liebe gegeben hast. Ich habe sie erkannt. Die Liebe, die du zu mir hast. Und jetzt ist sie in mir. Und von dort kommt sie immer mehr hervor. Und sie durchdringt alles um mich herum. Und sie hat den Sieg. Und sie ist stärker als alles andere. Sie überwindet jeden Widerstand. Sie überwindet jede Schwäche. Sie überwindet alles Böse. Die Liebe, die in mir ist, nämlich deine Liebe, Jesus, versagt niemals, sondern sie hat immer die Oberhand. Danke dafür, Vater. So gehe ich, so bin ich unterwegs. Und nichts und niemand wird mich auf diesem Weg stoppen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Er ist der Liebende. Preist den Herrn. Er ist der Sieger in der Liebe und wir mit ihm. So gehen wir. Preist den Herrn. Und nächstes Mal werde ich nochmal einiges sagen über wirklich diese Siegesposition, die wir einnehmen in der Liebe. Diese Fähigkeit, die uns gegeben ist in dieser Liebe, kreative Fähigkeit, Fähigkeit, Wunder hervorzubringen. Alle diese Dinge kommen aus seiner Liebe hervor. Amen. So, und jetzt machen wir an der Stelle Pause und wir machen weiter um 8:55 mit der zweiten Stunde. Und das heißt, du hast jetzt 8 Minuten Pause, du kannst aufs Klo gehen und auch über Livestream einfach in 8 Minuten sind wir wieder da. Also bleib dran und sei mit dabei. Die zweite Stunde wird auch nochmal ein ganz spannendes und wichtiges Thema sein. Also sei mit dabei. Amen.